Thema: Schaufensterbummel und Onlinekauf. Äußern Sie sich über die folgenden Bilder und nehmen Sie dabei Stellung zum genannten Thema. Gehen Sie dabei auf die folgenden Punkte ein. Welche Situation ist hier dargestellt? Welches Problem wird angesprochen? Was denken Sie über das geschilderte Problem? Für Ihren Vortrag haben Sie ca. 5 Minuten Zeit. Muster: Im Shoppingcenter von Geschäft zu Geschäft zu laufen, um das passende Kleid auszusuchen oder aber die gewünschte Ware auf eine Webseite zu bestellen, sind zwei recht unterschiedliche, aber gleichermaßen beliebte Möglichkeiten des Einkaufens. Gut zu wissen, dass Einkaufen immer schon Frauensache war. Dazu muss man die Psychologie des Shoppens kennen. Frauen geben mehr Geld aus, sie sind die dominanten Käufer. Daher wollen Shopping-Malls eher Käuferinnen ansprechen, deren Einkaufsverhalten bekanntlich anders ist als das der Männer. Was für den einen Spaß ist, ist für den anderen eine Qual. Viele Männer scheuen die Shopping-Malls. Ich kenne ein paar Jungs, die die großen Einkaufszentren nur ungern betreten, es sei denn, es geht um einen Elektronikladen, wo sie sich wie ein Fisch im Wasser fühlen. Scherzhaft sagt man ja, Männer gehen nicht auf den Markt, sondern in den Markt. Desinteressierte Männer würden sonst nur das Einkaufsfeeling verderben. Daher dürfen sie oft draußen bleiben und einen Kaffee trinken, während die Frauen das Geld verpulvern. Der Mann auf Bild 1 ist wohl eine Ausnahme. Er sieht mit seinen Einkaufstaschen glücklich aus. Auch ich meide die Einkaufszentren in der Adventszeit. Da geht es wirklich höllisch zu. Man kriegt leicht Menschenphobie. Ansonsten habe ich nichts gegen einen kleinen Schaufensterbummel, auch wenn ich nichts Konkretes kaufen will oder kann. Für mich ist Shopping ein Freizeitprogramm. Auf der Homepage einer Frauenzeitschrift habe ich mal einen Test zum Thema Shopping ausgefüllt. Da ging es um die Frage, welcher Shopping-Typ ich bin. Da gab es Fragen wie: Du hast in einem Geschäft einen tollen Rock entdeckt und hast dich auf den ersten Blick verliebt. Leider ist er zu teuer. Was machst du? Ich habe auf diese Frage spontan geantwortet, dass ich meine Freundinnen in den Laden schleppe, um sie zu fragen, ob der Rock das Geld wert ist. Nach dem Testergebnis bin ich ein Clan-Shopper, das heißt, Einkaufen sei für mich gleichbedeutend mit Freundinnen treffen. Neben einer guten Beratung bieten mir Shoppingtouren lustige Nachmittage mit Freundinnen, aber ich sollte nicht so sehr auf ihren perfekten Modegeschmack vertrauen. Im Internet kann man nicht nur etwas über sein eigenes Kaufverhalten erfahren, sondern auch Produkte kaufen. Es gibt mittlerweile unzählige Online-Shops und Online-Einkaufen wird immer beliebter. Auf Bild 2 ist eine junge Frau zu sehen, die die ausgesuchte Ware gerade mit ihrer Bankkarte bezahlt. Das ist eine sehr praktische Alternative für sie, denn es geht von zu Hause aus, ist zuverlässig und im Allgemeinen sehr preisgünstig. Über Öffnungszeiten muss sie sich auch keine Gedanken machen. Man kann fast alles im Internet bestellen. Neulich habe ich ein Handbuch zum Thema Online-Shopping bestellt. Das finde ich echt witzig. Ich hoffe, daraus lernen zu können, wie ich beim Bestellen mögliche Fallen vermeiden kann. Der einzige Nachteil für mich ist vielleicht, dass ich als Clankäuferin das Einkaufserlebnis vermisse. Da gibt es halt kein richtiges Shopping-Feeling.